D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Die Grillen zirpen, der Bach plätschert und die Kuhglocken läuten. Hallo bei Eine Stunde Netz basteln, dem Bastel-Selbermach- und DIY-Magazin mit Moritz Metz jeden zweiten Mittwoch bei D-Radio Wissen. Und ich fahre ja auch öfters in Deutschland rum, um Leute, die selber Sachen machen, zu besuchen. Und diesmal bin ich ins Allgäu gefahren. Das ist im Südwesten von Deutschland eine sehr schöne, bergige, idyllische Kitschgegend und stehe gerade an einer Kuhweide. Und ziemlich genau dahinter, da ist der Hof, auf dem wohnt Johanna Engelhardt. Und die habe ich empfohlen bekommen, weil die ist richtig gut in Schokolade selber machen. Schokolade aus Rohkakaobohnen aus Costa Rica zum Beispiel. Und Johanna kennt sich damit richtig gut aus. Ich habe schon mal Schokolade von ihr probieren dürfen. Und heute werden wir lernen, wie man selber mit guten Zutaten Schokolade machen kann, die gesund ist. Allerdings ohne die Milch von den Kühen hier an der Weide. Ich gehe jetzt mal hoch zu Johanna und wünsche euch viel Spaß und Genuss in dieser Stunde. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Machst du überhaupt Milchschokolade? Nein, ich stelle nur Rohkakaoschokolade her. Das ist eine Stunde Netzbasteln. Heute machen wir Schokolade. Und ich bin jetzt zu Gast bei Johanna Engelhardt im Allgäu. Wie heißt der Ort? Eschach. Eschach. Und man hört das Plätschern von einem kleinen Brunnen, der unter uns, unter dem Balkon, in ein Becken fließt. Das ist echtes Quellwasser. Ja, das ist echtes Quellwasser. Das kommt dann auch nicht in die Schokolade und auch nicht die Milch von den Kühen, die hier auf der Weide stehen. Nee, leider nicht. Dafür ist es bestimmt besonders gute Schokolade. Johanna ist auf jeden Fall Expertin darin, Schokolade zu machen. Wie hast du damit angefangen? Ich war eine Zeit lang in Costa Rica und habe da einfach in der Community kennengelernt, Rohkakao, Superfoods und so weiter und so fort. Also alle guten Sachen, die man so zum Essen, zur Nahrungsergänzung benutzen kann, ja. Und dort essen die Leute Schokolade so ähnlich wie wir, oder? Also fahren die auch an die Tankstelle und holen sich mal noch so einen Riegel oder läuft das da anders ab? Also es gibt diese Schokolade, die schmeckt unglaublich schlecht, die ist unglaublich zuckerlastig. Und es gibt aber auch ganz viele bewusste Menschen, die dort einfach mit Honig süßen und ganz tolle Schokolade herstellen. So die alten Mayas sind dafür bekannt, die haben damals Kakao einfach schon benutzt. Sogar als Währung, habe ich gelesen. Kakao ist also dort auch irgendwie eine wertvolle Pflanze. Oder gibt es dann da richtig viele Plantagen oder wie sieht es da aus? Also ich muss sagen, ich habe nie wirklich eine große Plantage gesehen, aber es gibt vereinzelt Kakaofrüchte, die da wachsen. Und es ist auch dort, also es wird bekannter jetzt, wie gut und wie hochwertig die Kakaobohne ist. Es ist der größte Magnesiumlieferant zum Beispiel. Also ein paar Kakaobohnen am Tag und man ist also an Mineralstoffen, Vitaminen gedeckt. So. Es gab ja mal neulich in den Medien so einen Hoax, den haben, glaube ich, Journalisten von Arte gemacht. Die haben eine Pressemitteilung verbreitet, dass man mit Schokolade abnehmen kann. Und das ist natürlich erstmal Quatsch, weil das meiste an Schokolade, an herkömmlicher Schokolade, ist ja vor allem Zucker. Aber die Schokolade, die wir heute machen werden, mit der ist es vielleicht sogar ein bisschen anders. Ja, es ist tatsächlich so, dass mit der Schokolade, sagt man, kann man abnehmen, weil einfach die Inhaltsstoffe so gut sind. Also es ist fast so ein bisschen wie Salat. Es ist nicht naschen, sondern es ist wirklich gesund rundum. Und dann vielleicht auch gar nicht so süß. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir machen heute bei einer Stunde Netzbasteln Schokolade. Fotos davon, von dem ganzen Prozess, die findet ihr auf dradiowissen.de. Wir sind auch bei Twitter und Facebook vertreten, heißen dort Netzbasteln. Dort beantwortet Johanna bestimmt auch gerne vielleicht noch Fragen, falls ihr welche habt. Wir fangen dann an mit den Zutaten. Ich glaube, du hast drinnen so einen Sack mit Schokobohnen. Vielleicht können wir den gerade mal holen. Wie gesagt, hier in der Küche von Johanna. Das ist dann das Rohprodukt. Genau, das sind die Kakaobohnen, die sind so ein bisschen klebrig außenrum raus, da ist einfach das Fruchtfleisch ist noch mit dran, das hat man sonst nicht, ja. Kann man die probieren? Ja, gerne. Okay, dann setze ich mich jetzt nochmal raus und probiere hier eine von diesen Kakaobohnen, die sehen aus wie so Dattelkerne, die man eigentlich sonst immer wegwirft, also so groß vielleicht wie eine 2-Euro-Münze von der Länge, ein bisschen so länglich, ein bisschen was ist außen drum und jetzt bin ich echt gespannt, wie das schmeckt. Schmeckt ein bisschen nach nichts. Eine leichte Bitterkeit, aber erst so nach 10 Sekunden. Schmeckt relativ fettig oder ölig. Genau. Jetzt kommt die Bitterkeit noch mehr, aber schmeckt jetzt nicht wirklich süß oder so. Nee, schmeckt gar nicht süß. Also wenn man es lutscht, die Schale drumherum, und dann schmeckt es noch süß und innen drin ist es nur noch bitter. Innen sieht es ganz dunkel, fast türkisdunkel aus, ja. Oder lila. Lila, ja. Genau, so ein lila, so ein dunkles lila. Und sind die jetzt schon getrocknet oder wie sind die hierher gekommen? Steht drauf Peru? Die sind bei allerhöchstens 40 Grad in der Sonne getrocknet. Das heißt, es sind alle guten Inhaltsstoffe noch vorhanden innen drin. Ich habe eine gute Freundin, die selber rumgeflogen ist und sich die Plantagen angeguckt hat und die Leute vor Ort einfach instruiert hat, wie sie es richtig trocknen können, dass alle guten Stoffe erhalten bleiben. Und heute bin ich, wie gesagt, gefahren zu Johanna Engelhardt. Die ist Expertin für Schokolade und Superfood, aber besondere Schokolade. Was ist der Unterschied zu normaler Industrieschokolade von der Tankstelle? Also meine Schokolade hat gar keinen herkömmlichen Zucker und ist eben durch diese Verarbeitungsart, also mit nur auf 40 Grad erhitzt alle Zutaten, es bleiben alle Enzyme enthalten, es bleiben alle Mineralstoffe enthalten. Es ist richtig lecker und sehr gesund. Und das wollen wir heute ausprobieren. Wir haben gerade schon mal diese Kakaobohnen aufgemacht und angeguckt. Die sehen aus wie ein bisschen größere Mandeln. Das ist vielleicht noch eine ganz gute Weise, die zu beschreiben mit so einer Schicht außenrum. Ich finde, die schmecken richtig lecker. Ein bisschen bitter, aber gar nicht so wild. Die sind jetzt das eine, aber das andere, was wir jetzt für das Außenrum brauchen, ist aber dann hier diese Kakaobutter. Du hast hier so eine Plastiktüte mit so Stücken drin. Das ist die Kakaobutter, die wird aus den Bohnen hergestellt. Ja, genau. Genau, die wird kalt geschlagen aus den Bohnen und also auch die Butter, da achten wir auch drauf, dass es einfach eine gute Qualität hat, eben kalt geschlagen. Genau. Also ich habe im Netz gelesen, dass es ziemlich schwierig sein soll, diese Butter selber herzustellen, wegen diesen ganzen Temperaturkurven und so weiter. Manche Leute machen es wohl mit diesem Thermomix-Gerät, was dann das alles ganz genau hinkriegt, aber du machst es jetzt eben meistens so. Die Butter kannst du auch über deine Freundin, die da Connections hat, nach Costa Rica beziehen. Also die kommt nicht aus Costa Rica, die kommt aus der Schweiz tatsächlich, weil das einfach die beste Qualität ist. Da gibt es starke Qualitätsunterschiede und wir haben, glaube ich, die beste gefunden jetzt, ja. Okay. Schweizer Schokolade ist ja auch weltberühmt. Ich habe gelesen, dass in der Schweiz die Leute auch am meisten Schokolade konsumieren, über 10 Kilo pro Jahr, was total viel ist. Es liegt aber eventuell daran, dass da in die Statistik auch die Leute mit reinfließen, die in die Schweiz reisen, um dort Schokolade zu kaufen. Und rate mal, welches Land auf Platz 2 ist? Ja, bestimmt Deutschland, oder? Ja, genau, Deutschland ist auf Platz 2 im weltweiten Schokoladenkonsum, auch irgendwas über 10 Kilo, 11 Kilo oder so. Und wir tragen jetzt dazu bei, indem wir heute eben selber Schokolade machen bei einer Stunde Netzbasteln. So, also die Kakaobutterstücke, Foto davon kommt auf dieradiowissen.de. Was haben wir noch an Zutaten? Wir haben auf jeden Fall noch Carob-Pulver, einfach weil die Kakaobohne sehr stark anregend wirkt und Carob ist auch ein Superfood. Das rühre ich noch mit rein. Ich rühre Honig mit rein oder Agavendicksaft als Süße. Das heißt, es hat auch nur eine natürliche Süße und nicht diesen raffinierten Zucker, der so stark abhängig macht. Ich rühre manchmal noch ein bisschen Tahini mit rein. Das ist allerdings so mein Geheimtipp. Also da habe ich euch jetzt wirklich was verraten. Psst, Tahin ist Sesammus. 100% geschälter Sesam. Bio hast du hier im Bioladen wahrscheinlich gekauft. Einfach, genau, das gibt es im arabischen Raum öfters als Süße. Jetzt hast du hier noch so Beeren. In einer kleinen Dose, was steht, wie heißen die? Also ich habe zum Beispiel noch Berberitzen oder Goji-Beeren. Das sind alles Beeren, die ganz viele Mineralstoffe haben und Vitamine. Ich habe viele Nüsse da, Haselnüsse, Mandeln, Cashewnüsse. Auch zum Beispiel Quinoa habe ich. Das ist dieses Inka-Getreide, was man auch so anstatt Reis essen kann, was ziemlich leicht ist. Und wenn man nicht aufpasst, ein bisschen bitter, aber wenn man es richtig macht, dann auch überhaupt nicht. Also ich finde Quinoa super. Es ist total lecker, also Kinder mögen das ganz gerne. Ja, genau, also Quinoa kommt dann noch mit in die Schokolade rein und dann hast du hier aber auch noch, komischerweise, Kakaopulver. Jetzt dachte ich, wir machen das heute irgendwie selber. Also die Kakaobohnen werden jetzt dann gemahlen und das ist die Grundlage, aber ich mache immer noch ein bisschen normales Kakaopulver rein, weil der Kakao, also die Kakaobohne ist schon stark ölig und sonst wären sie einfach zu fettig und es ist auch ein bisschen bitter sonst. Also ein bisschen ist noch normales gekauftes Kakaopulver mit drin. Aber natürlich auch von Fairtrade-Quellen, weil es ist tatsächlich so, dass Kakaobohnen, und da habe ich neulich einen Artikel gelesen, den könnten wir auch nochmal verlinken auf dieradiowissen.de, dass da oft Kinderarbeit reinkommt bei normaler Schokolade, die man eben so an der Tankstelle kauft. Da kann ich aber Gott sei Dank sicher sein durch meine Freundin, dass das nicht passiert. Die kriegen faire Preise und es ist wirklich ein tolles Produkt, ja. So. Die Kakaobohnen aus Peru, die auch schon roh einfach so lecker schmecken, die kommen jetzt in eine Kaffeemühle, oder was ist das? Ja, genau, das ist meine Kaffeemühle. Und das ist Johanna Engelhardt, die ist Expertin sozusagen für Kakao und die hat auch sogar eine kleine eigene Kakao-Schokoladenmarke, Wild Superfoods. Da machst du eben solche kleinen Pralinen und so weiter, aber eher für deine Freunde, weil es sich nicht lohnt, das Ganze richtig kommerziell zu machen. Ja, es ist einfach, die Zutaten sind viel, viel, viel zu teuer und das heißt, ich müsste wahrscheinlich eine Praline für 2 Euro verkaufen, um überhaupt noch Gewinn zu haben. Deswegen nur an Freunde und Familie. Okay. Deswegen machst du das eher so zum Hobby. Und jetzt werden die Bohnen gemahlen, ist wahrscheinlich ein bisschen laut. Und jetzt werden aus diesen eigentlich von außen hellen Bohnen, wird es plötzlich so eine dunkle Sache, weil eben die Bohnen innen ja dunkel sind. Das habe ich ja vorhin schon beim Probieren gemerkt. Und jetzt ist es wie so eine getreideartige, schrotige Angelegenheit in dieser Kaffeemühle. Und zwischendrin hält Johanna immer wieder mal an, um das Ganze nochmal neu zu verteilen, oder warum? Ja, weil es sonst unten festklebt, weil der Fettgehalt so hoch ist. Aha. Okay, das denkt man gar nicht, aber ja, klar, kann man sich gut vorstellen. Und bei denen muss man jetzt auch aufpassen, dass sie nicht allzu warm werden, aber in dieser Mühle wird es ja nicht besonders heiß. Doch, manchmal schon, also deswegen immer der Stopp dazwischen. Achso, der Stopp auch wegen der Hitze. Ja. Okay, währenddessen wird die Kakaobutter in einer Tasse, in einem Topf, also das ist so ein Wasserbad, du hast einfach einen Topf genommen, Wasser rein und dann nochmal eine Tasse rein, wird die geschmolzen. Wie viel Temperatur braucht die ungefähr, um zu schmelzen? Also ich starte immer bei 6, einfach also bei maximaler Stufe und drehe ganz schnell runter, damit es wirklich nur so 30, 40 Grad hat dann, dass es ganz langsam schmilzt. Das ist wichtig, dass die Temperaturen nicht zu hoch werden, sonst ist es am Ende doch wieder nur die Industrieware. So, hier wird weiter gemahlen. Langsam schmilzt schon die Kakaobutter. Darf ich da mal probieren, wie die schmeckt? Mit einem anderen Löffel, so. Jetzt nehme ich diese Kakaobutter, den Löffel da rein in die schmelzende Butter und oh, das schmeckt erstmal fettig. Die Butter schmeckt natürlich noch viel fettiger. Ist aber eigentlich auch total logisch. Und hat kaum einen Eigengeschmack auch, ja. Stimmt, die schmeckt eigentlich fast nach nichts, so ganz leicht, so ein bisschen nach altem Kakaopulver oder so, aber es ist noch nicht so richtig das, was man sich drunter vorstellt. Was wäre eine Schokolade ohne die richtige Mischung, die noch drin ist? Weil einfach nur Schokolade sagt man ja nicht, man kauft ja immer Ingwer, Zimt, Melone oder Summer Cherry oder irgendeine Sorte. Was machen wir jetzt hier für Sorten? Also wir machen heute Cashews und Berberitze und die andere wird Goji-Beeren mit Quinoa. Okay, das sind die beiden Sorten. Du schneidest hier gerade die Cashewnüsse ein bisschen kleiner. Ich versuche so lang die Grubberinde, oder wie heißt das? Berberitze. Berberitze, was ist das? Das wächst hier heimisch auch an einem Strauch und hat unglaublich viel Vitamin C. Also kleine Beeren. Kleiner als Rosinen, sehen aber sonst ein bisschen so aus, weil sie wahrscheinlich getrocknet sind. Genau, Logo. Und die schmecken auch ein bisschen wie eine Mischung aus Rosinen, aber eben so ein bisschen säuerlicher dann im Abgang. Und die pflückst du einfach hier im Allgäu? Nee, ich kaufe sie. Also die wachsen an einem furchtbar stacheligen Strauch und ich kaufe sie lieber beim Händler. Ja, aber ansonsten ist hier natürlich schon einiges geboten an Natur im schönen Allgäu. Ich trete gerade noch mal kurz raus auf die Terrasse. Hallo Kühe! Da hinten grasen, wie gesagt, die Kühe. Kann ich mal Johanna fragen, wie ist das mit der Milchschokolade eigentlich? Macht man das, also würde man die jetzt anders machen als die Mischung, die du jetzt vorhast? Also für die Milchschokolade bräuchte ich Milchpulver und Milchpulver ist in der Regel nichts Tolles. Deswegen lasse ich das Milchpulver einfach immer weg. Okay, das heißt, dieses Ganze mit der Extraportion Milch, mit dem dann immer bei Schokolade geworben ist, ist eigentlich auch Bullshit. Da ist meistens Sojalecithin drin und andere böse Sachen, Emulgatoren und so weiter und so fort. Also es ist nichts Tolles. Und vor allem auch keine frische Milch, die direkt von der Kuh in die Schokoladenfabrik abgezapft wird, sondern es wird zwischendrin wahrscheinlich alles pulverisiert und dann wieder da in die Schokolade reingemacht. Also eher Werbeversprechen. Hier die Schokolade, die wir machen, die ist ganz natürlich. Die Kakaobutter, die schmilzt gerade immer weiter. Wir können ja vielleicht mal, solange du schneidest, das Rätsel auflösen, wie das läuft mit dem Vermischen. Wir können jetzt auch gleich anfangen mit Vermischen. Ich fange jetzt mal an mit dem Kakaopulver, das wir gerade gemahlen haben und gebe das schon mal hinein. Das Kakaopulver wird in diese aufgewärmte Kakaobutter reingemacht. Darf ich umrühren? Gerne. Währenddessen, ja, mit dem kleinen Löffel vielleicht. Ganz schön heiß. Dann kommt noch ein Löffel Carob-Pulver. Und Carob ist eben auch eins der Superfoods, hat ganz viele tolle Inhaltsstoffe. Ja. Gibt es eigentlich so eine Definition für Superfood, was das genau so allgemein insgesamt ist? Also es hat eben ganz besonders viele Nährstoffe, Enzyme, Mineralstoffe, eine Handvoll von einem Superfood, also zum Beispiel eine Handvoll Goji-Beeren ist so viel Vitamin C wie ein Netz Orangen. Okay, und jetzt kommt hier dieses Carob-Pulver noch rein. Ich rühre hier fleißig. jetzt, dass es keine Hartbitterschokolade wird, sondern nur eine Zartbitterschokolade, kommt noch purer Kakao rein. Genau. Das machst du jetzt alles nach Augenmaß, oder? Es muss einfach so eine Masse erzeugen. Ja, genau. Also jetzt fehlt nur noch der Honig und dann, wenn die Masse, das spürt man auch, wenn sie dick genug ist. Ja, ja. Okay. Honig haben wir auch mal selber gemacht bei einer Stunde Netzbasteln vor einem Jahr am Bodensee. Da wurde ich am Auge von der Biene gestochen, aber ansonsten war es ziemlich faszinierend, weil es auch für unterschiedliche Honigarten gibt. Da kann man natürlich auch noch total viel machen. Der sieht auch gut aus, den du da hast. Der sieht sehr gelb und auch butterig aus. Was ist das für einer? Das ist ein Löwenzahnhonig, auch von einer Freundin hier aus dem Allgäu. Okay, ja, da sind wir wieder bei den Naturprodukten, die hier alle wachsen in der Gegend von Kempten im Allgäu. So, ich rühre weiter. Das wird jetzt doch wieder so ein bisschen wässriger, wahrscheinlich, weil die Temperatur ein bisschen gestiegen ist. Nee, die fällt gerade, weil ich die Herdplatte ausgestellt habe. Okay, alles klar. Aber langsam wegen dem Wasserbad. Du brauchst mal noch so ein Laserthermometer. Das sind so Teile, die können auf 0,1 Grad genau die Temperatur messen. Und das ist manchmal für so Nerd-Kochangelegenheiten ganz gut. Und jetzt machst du noch Salz rein. Ja, eine kleine Prise Salz für den Geschmack. Mhm. Schmeckt besser. Es wirkt immer so ein bisschen absurd, wenn man in Tomatensauce Zucker reinmacht oder in Schokolade Salz. Aber ja, das ist für den Geschmack oft gut. Jetzt übernehme ich hier mal, weil man muss ein bisschen schneller rühren. Ah, okay. Zu gemächlich, Entschuldigung. So, dafür kann ich jetzt den Löffel abschlecken. Ah, krass. Mhm. Das schmeckt jetzt gerade wie flüssige Schokolade oder wie heiße Schokolade. Noch ein bisschen dickflüssiger natürlich und nicht ganz so süß, aber total gut. Jetzt kommt noch mehr Honig rein, damit das Ganze noch ein bisschen süßer wird, weil ja, die Süße gehört schon dazu. Oder gibt es auch richtig salzige Schokolade, die dir schmeckt? Also ich habe schon mal salzige Schokolade gemacht, aber es war nicht so besonders lecker. Ja, also so mit Sonnenblumenkern kann man ein bisschen Salz dazu tun mal. Okay, aber nicht allzu viel. Das wird jetzt wahrscheinlich alles noch weiter gerührt und dann in die Formen gegossen, oder? Ja, es braucht noch ein bisschen, also es muss noch ein bisschen runterkühlen und dann gießen wir das in die Formen und legen noch Nüsse mit rein und Beeren und so weiter und so fort. Schokolade. Jeder kann sie im Supermarkt kaufen oder an der Tankstelle oder im Spätkauf. An allen Orten und überall gibt es Schokolade, aber selber machen, das kann man sie auch. Und das kann Johanna Engelhardt besonders gut. Die wievielte Ladung Schokolade ist das ungefähr, die du machst? Die? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es sind bestimmt schon 100.000. Nein, das stimmt nicht. Aber ich mache das jetzt seit 4 Jahren für so viele Freunde und Bekannte. Es sind, ich weiß es nicht, kann es nicht schätzen. Okay, kann es nicht schätzen, aber wahrscheinlich schon ein paar hundert Kilo Schokolade. Jetzt werden hier diese Schokoformen, die du da hast, bestückt. Die einen sind rund, so Euro oder 2 Euro groß, so Pralinenformen, und die anderen sind schöne Herzchen. Da gibt es wahrscheinlich auch ein Riesenangebot an verschiedenen Schokoformen. Was sind deine Lieblingsformen da? Ich habe Sonnenblumen, die fülle ich dann auch immer mit Sonnenblumenkernen. Jetzt in diesen einen runden, da sind jetzt hier diese anderen roten Bärchen drin, wie heißen die nochmal? Gucci-Bären. Gucci-Bären. Und in die Herzchen, da kommen diese kleinen Bärchen rein, wie und das Quinoa. Das geht einfach roh. Würde ich auch mal kurz vorher probieren. Manchmal würde ich auch gerne eine reine Kochsendung machen, anstatt eine Bastelsendung, weil man da so viel naschen kann. Naschst du auch noch, wenn du die Schokolade produzierst währenddessen? Also währenddessen ja, danach. Ich muss sagen, ich esse gar nicht mehr so viel Schokolade wie früher. Ein guter Moment, ein Foto zu machen. Und als Netzbastelhörer wisst ihr ja, die Fotos gibt es auf deradiowissen.de und dann durchhangeln zu einer Stunde Netz oder auch alle alten Sendungen auf netzbasteln.de einfach. Dort verlinkt heute auch die Schokoladensendung und natürlich auch die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu schreiben bei Twitter oder Facebook. Da heißen wir Netzbasteln. So, sieht echt total schick aus jetzt schon, auch einfach nur mit den Kernen und den Beeren, wie das bestückt wird. Da merkt man auch, dass es mit Liebe gemacht ist, wenn das noch von Hand passiert. Ja, klar. Vorhin habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich den Löffel, mit dem ich das Ganze, die Schokolade abgeschleckt habe, wieder zum Umrühren verwendet. Wie macht das der Profi? Also ich halte immer den Finger unter meinen Löffel und lasse ein Tröpfchen drauf tropfen, um zu schauen, ob sie süß genug ist. Jetzt ist es soweit. Also jetzt können wir die Förmchen füllen. Ah, okay. Da bin ich jetzt auch gespannt. Die Schokolade hat immer noch die richtige Flüssigkeitsstufe. Du rührst das Ganze nochmal um, einfach mit einem Löffel. Das ist eine große Cappuccino-Tasse, würde ich sagen, Milchkaffeetasse, aus der das jetzt reingefüllt wird. Auch das müsste eigentlich fotografiert werden. Und jetzt wird es langsam mit dem Löffel reingegossen. Da ist man am präzisesten wahrscheinlich. Ja, genau. Also ich mache auch viele Füllungen, das machen wir heute nicht, aber da muss man ganz präzise dann gießen. Was heißt verschiedene Füllungen? Also man kann zum Beispiel aus verschiedenen Nüssen und ein bisschen Agavendicksaft ganz schöne Cremefüllungen machen. Mhm. Zum Beispiel mit Erdnussbutter oder Cashewcreme. Das ist besonders lecker auch noch. Die muss man dann schichtweise einfüllen. Also da lässt man dann ein Stück von der Schokolade antrocknen oder kühlen und dann ist die fest und dann macht man die Füllung rein und dann den Rest der Schokolade wahrscheinlich. Ja, genau. Also zuerst gieße ich immer den Boden, den lasse ich auskühlen und dann lege ich praktisch in kleinen Kügelchen die Füllungen rein und gieße dann die restliche Schokolade drüber. Okay. Die Schokolade kommt in die Formen, das heißt, wir können sie dann nachher nach einer bisschen längeren Pause, die ihr im Radio aber gar nicht so richtig mitkriegt, ausprobieren und degustieren. Wahrscheinlich alle Förmchen auf einmal leer essen, mal gucken. Jetzt ist die Zeit für die große Schokolade, spürt ihr es nicht, es ist soweit. Das ist ein Stück von der Schweizer Gruppe Die Weltraumforscher und ich bin der singende Moderator Moritz Metz, heute zu Gast bei Johanna Engelhardt, die selber Schokolade herstellt. Und jetzt ist die Zeit für die große Schokolade. Na klar, wir können sie jetzt aus dem Kühlschrank holen. Okay, die musste, wie gesagt, für ungefähr eine Stunde abkühlen, die Zeit haben wir ihr gegeben. Kühlschrank auf. Und da sind diese Schokoformen. Und die Schokolade ist jetzt fast genauso braun wie die Schokoform. Drei verschiedene Arten von Schokolade haben wir hergestellt. Und komm, wir setzen uns einfach raus und probieren. Draußen plätschert immer noch der Bergquellbrunnen. Und wir degustieren jetzt die Schokolade. Ah, die drückt sich so raus aus dem Gummi. Das ist praktisch. Die Silikonformen sind praktischer als die aus Blech wahrscheinlich. Ja, absolut. Die Silikonformen verformen sich. Und da geht es ganz einfach raus. Ja, das ist eine verrückte Sache. Und jetzt werden die hier gleich auch noch so einen schönen kleinen Teller angerichtet. Man sieht so ein bisschen, was drin ist. Also die Quinoa-Kerne, die du bei der einen reingemacht hast und hier aber auch den Nussschrot, gucken so ein bisschen durch, finde ich aber optisch sehr attraktiv. Also die sieht man auch nur von unten. Ja. Ah ja, stimmt, genau, weil natürlich durch die Schwerkraft die Quinoa in der Schokoladenmasse, da gibt es wahrscheinlich noch wahnsinnig viele Tricks oder wie man auch so Schichten und so, machst du auch so Schichten? Ja, da kann man so richtig schöne weiße Schichten oben machen, wenn man den Kakao später reintut, man kann Pistazien mit unterrühren mit grünen Schichten, also es gibt noch ganz viele Tricks. Wir probieren jetzt einfach hier die pure Raw Chocolate mit ein bisschen was drin. Mit was fangen wir an? Hier mit dem Herzchen, das ist mit Quinoa. Genau. Willst du auch eine probieren? Ich probiere auch eine. Okay. So, also ein kleines Herzchen aus Schokolade. Unten sieht man ein bisschen diese Quinoa-Kerne. Und jetzt, oh. Mmh. Ja. Sehr fein. Nicht zu süß, sondern eben so angenehm. Und ich finde aber auch so von der Haptik her, also von der Konsistenz, wird es dadurch, dass diese Quinoa-Kerne drin sind, nochmal so luftiger. Und man muss sie unbedingt im Kühlschrank aufbewahren, das merkst du gerade auch, die sind richtig, also es ist ein bisschen ölig-fettiger, aber es ist einfach ein gutes Fett, also und so viele kann man davon auch nicht essen, deswegen zwei, drei sättigen auch. Drei Stück müssen wir durchprobieren, also die fand ich jetzt schon sehr gut, die Schokolade ist eben wie gesagt nicht so total süß, wirkt total nährend. Und ich finde es angenehm, dass es nicht so wahnsinnig süß ist. So, die nächste nehmen wir die, wie würdest du die jetzt nennen? Die Cashew Gochi. Das sind jetzt so runde Stücke, sehen auch sehr schön aus, hier mit so ein bisschen leicht asymmetrischen Kreis dran. Sehr glatt, das geht dann eben bei diesen Silikonformen. Auch super mit den Beeren drin, weil die noch so was Weiches reinmachen und dann aber die Nüsse wieder was Hartes. Schokoladendegusteur müsste man sein. Isst du noch so viel Schokolade wie am Anfang? Inzwischen leider nicht mehr, weil es einfach, es war zu viel Schokolade, aber es ist immer noch lecker. Ja, ich kann verstehen, dass man davon, da isst man halt ein bisschen, das ist voll die Energiebombe. Und das Dritte, was du noch gemacht hast, das sind jetzt die rechteckigen. Ja. Könnt ihr auf den Fotos auch unterscheiden. Das sind die mit Kokos. Ja, da war vorhin noch ein bisschen Kakaobutter übrig und dann habe ich noch mit Kokos und Kokosöl die restlichen gefüllt. Also einfach so Kokosraspel waren das, ne? So kleine. Ja, genau. Man könnte auch eine Kokoscreme draus machen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Okay. Ich bin ja nicht so ein Kokosfan. Aber das kommt kaum, weil der Schokoladengeschmack so intensiv ist. Und erst ein bisschen später kommt dieses Kokosartige noch dazu. Und das ist eigentlich echt angenehm. Mhm. Also viel besser als irgendwelche Milky Ways aus dem Supermarkt. Ja, auf jeden Fall. Also was ich auch empfehlen kann, ist zum Beispiel eine tropische Mischung. Einfach Studentenfutter nehmen, klein machen. Sehr, sehr lecker. Also es gibt tausend Sachen, die man sich da einfallen lassen kann. Wenn man jetzt selber so in die Schokoladenproduktion gehen möchte als Hobby, was braucht man dafür alles? Diese Formen und dann halt die Rohmaterialien vor allem, oder? Viel mehr nicht? Ja, und ich würde empfehlen, eine Kaffeemühle oder halt irgendein Gerät, mit dem man einfach ganz fein mahlen kann noch, ja. Wo kann man sich das Wissen aneignen? Also wahrscheinlich im Netz, aber gibt es auch irgendwie Bücher? Oder du hast das wahrscheinlich einfach so über Mundpropaganda weiter erzählt bekommen. Also ich habe es in Costa Rica gelernt bei ganz tollen Lehrern. Es gibt inzwischen aber auch hier im Allgäu eine Frau, die auch ein Buch geschrieben hat. Das ist die Andrea Mast. Kann man beziehen, im Handel auch. Das ist ein ganz tolles Buch über Rohkakao. Wie heißt das Buch? Kakao pur, glaube ich. Okay. Wird verlinkt auf der Webseite, wie auch die Fotos und so weiter. Ich habe heute auf jeden Fall echt gelernt, dass Schokolade noch was ganz, ganz andere Dimensionen haben kann von Geschmack. Und das ist ja jetzt auch nur eine Art. Wahrscheinlich schmecken dann Kakaobohnen auch unterschiedlich, ganz unterschiedlich, oder? Also da bei meiner Freundin kann man auch verschiedene Kakaobohnen beziehen. Sri Lanka ist ganz hell und viel süßer und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Arten. Okay. Super Sache. Vielen Dank, Johanna, für die Schokolade und dafür, dass du gezeigt hast, wie man das macht. Das war eine sehr süße und aber auch sehr gesunde Sendung heute bei Eine Stunde Netzbasteln. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, alles nachhören, Fotos, Bilder und Links gibt es auf deradiowissen.de oder netzbasteln.de. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bye-bye, sagt Moritz Metz. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.